Das Berliner Trio Terra Nova mit Just Enough. Die Frage ist, klingt Berlin so? Die Antwort lautet zum Teil, denn Terra Nova sind nur ein Puzzleteil einer Millionenstadt, die gerade in den letzten Jahren immer mehr in Bewegung gerät und auch immer mehr Musiker anzieht. Da entstehen in Hinterhofstudios abenteuerliche Soundcollagen und im Proberaum wird der perfekte Bandsound gesucht. Eine Aktivistin der Berliner Szene seit Jahren ist Inga Humpe, die einst mit ihrer Band Ideal in neudeutsche Wellenzeiten bekannt wurde, heute wieder deutschsprachige Popmusik macht und das sehr speziell. Zwei Raum Wohnung heißt ihre Band und die aktuelle Single. Wir trafen uns in einem Garten.